1. Nachdem Jesus dies gesprochen hat, erhob sein Augen zum Himmel und sagt, Vater, die Stund ist gekommen, damit der Sohn dich verherrlicht. 2. Du hast im Vollmacht über all Menschen gegeben, damit er all jenen Uiges Leben schenkt, die du ihm anvertrautest. 3. Das Uige Leben besteht darin, dich, den einzig wahren Gott, und Jesus Christus, den du gesandtest, zu erkennen. For ich habe dich auf der Erde verherrlicht, indem ich das Werk vollendet habe, das du mir zu tun aufgetragen hast. 5. Und nun, Vater, verherrlichte mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir besaß, bevor die Welt existiert. 6. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehorten dir, und du hast sie mir anvertraut, sie haben dein Wort bewahrt. 7. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, tatsächlich von dir stammt. 8. Denn ich habe ihnen die Wort weitergegeben, die du mir anvertraut hattest, sie haben dies angenommen und wahrhaft erkannt, dass ich von dir gekommen bin, und geglaubt, dass du mich gesandtest. 9. Ich bitte für sie, ich bitte nicht für die Welt, sondern für jene, die du mir gegeben hast, weil sie dir gehören. 10. Denn alles, was mein ist, gehort dir, und was dein ist, gehort mir, und ich wurde durch sie verherrlicht. 11. Ich bin nicht länger in der Welt, doch sie bleiben in der Welt, während ich zu dir gehöre. Heiliger Vater, beware sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so why were es sind? 12. Als ich bei ihnen war, habe ich sie in deinem Namen bewahrt, den du mir gegeben hast, und sie beschützt. Keiner von ihnen ging verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt wird. 13. Jetzt aber komme ich zu dir sprech dies in der Welt, damit sie mein Freude in sich vollkommen erfahren. 14. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, ebenso wie ich nicht von der Welt bin. 15. Ich bitte nicht darum, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. 16. Sie sind nicht von dieser Welt, genauso wie ich nicht von dieser Welt bin. 17. Heilige sie in der Wahrheit, denn dein Wort ist Wahrheit. 18. So why du mich in die Welt gesandtest, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. 19. Und ich heilige mich für sie, damit auch sie in Wahrheit geheiligt werden. 20. Ich bitte jedoch nicht nur für dies, sondern auch für jene, die durch Worten mich glauben werden. 21. Damit all eins sind, so why du, Vater, in mir und ich in dir bin, und damit auch sie in uns sind, so dass die Welt glaubt, dass du mich gesandtest. 22. Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir verliehenest, damit sie eins sind, so why were eins sind. 23. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zur vollkommenen Einheit gelangen, so dass die Welt erkennt, dass du mich gesandtest und sie geliebtest, so why du mich geliebtest. 24. Vater, ich mochte, dass jene, die du mir gegebenest, auch bei mir sind, wo ich bin, damit sie mein Herrlichkeit schauen, die du mir verliehenest, weil du mich schon vor der Grundlegung der Welt geliebtest. 25. Gerechter Vater, die Welt hat dich zwar nicht erkannt, doch ich habe dich erkannt, und dies Heer haben ebenfalls erkannt, dass du mich gesandtest. 26. Ich habe ihnen deinen Namen kundgeten und Word in ihnen weiterhin kunden, damit die Lieb, imit der du mich geliebtest, in ihnen wohnt und ich in ihnen bin.